Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag 16 Uhr hier auf den freien Radios Berlin-Brandenburg. Zeit für Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Die Mietenfrage in Berlin. Die steigert sich zur alles entscheidenden Sache. Neben dem Klimawandel wahrscheinlich das Thema, was die meisten Menschen nicht nur in Berlin, sondern überall gerade bedrückt. Und es gab eine sehr interessante Kundgebung, die am vergangenen Wochenende am Sonntag, dem 15. Juni in Neukölln stattfand, und zwar im Weise-Schiller-Kiez. Wir waren mit dem Mikrofon vor Ort und wir haben gemerkt bei der Auswertung der Aufnahmen, dass eigentlich fast die gesamte Bandbreite der Themen, die sich in der Mietenfrage widerspiegeln, auch in den einzelnen Redebeiträgen zu hören ist oder auch nachzuvollziehen ist. Denn obwohl es sehr viele einzelne betroffene Projekte sind, die von Verdrängung oder Vertreibung betroffen sind, Mieterinnen, Gewerbetreibende, soziale Projekte, sind die Sachen doch so grundsätzlicher Natur, dass wir denken, das könnte heute interessant sein, sich das mal in epischer Breite anzuhören. Und wir werden da gleich drin einsteigen. Die musikalischen Unterbrechungen, die kamen vom Kreuzberger Männerchor, der dort auch live gesungen hat, und hin und wieder hören wir halt ein Stück dazwischen. Ich wünsche gute Unterhaltung. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh oh. Der Schiller-Kiez befindet sich voll im Griff des Wohnungsmarktes. Häuser werden verkauft, Wohnungen in Eigentum umgewandelt und die Miete wird immer teurer. Wer sich das nicht leisten kann, muss ausziehen. Oder wird direkt durch Entmietung und Eigenbedarfsklagen rausgeschmissen. Nachbarinnen müssen diesen Kiez, in dem sie jahrelang gelebt haben, verlassen. Das wollen wir nicht weiter hinnehmen. Es reicht. Wohnraum darf keine Ware sein. Was uns klar sein muss, von alleine tut die Politik nichts und die Polizei setzt nur die Interessen der Eigentümer durch. Was uns bleibt, ist, uns zusammenzuschließen mit unseren NachbarInnen. Daraus entstand im Dezember 2018 die MieterInnenversammlung. Es ist ein Ort, wo Menschen aus dem Kiez zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel dabei, sich in den eigenen Häusern zu organisieren. Es ist ein Ort, an dem wir gemeinsam Verdrängung und den Widerstand dagegen sichtbar machen. Es ist ein Ort, um sich zu vernetzen, denn nur gemeinsam sind wir stark. So sind wir zusammen durch den Kiez spaziert und haben vor verschiedenen bedrohten Häusern Lärm gemacht. Und es geht weiter. Wir tragen heute unsere Wut auf die Straße und zeigen, so nicht. Es reicht. Jetzt schlägt der Schiller-Kiez zurück. Also, kommt zu den MieterInnenversammlungen, sprecht mit euren Nachbarinnen. Lasst uns organisieren, in unseren Häusern und auf der Straße. Gegen jede Räumung, gegen High-Class-Apartments für die Reichen, für Enteignung, niedrige Mieten und Besetzungen, für kämpferische Nachbarn, für einen solidarischen Kiez. Jawohl! Ja, da wollen wir gleich nochmal darauf hinweisen, es gibt eine nächste MieterInnenversammlung, die ist am 11. August, wahrscheinlich wieder im Nachbarschaftshaus in der Marloer Straße 27. Also kommt da gern vorbei, sagt euren Nachbarn und Nachbarinnen Bescheid. Genau. Arancio Popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Arancio Popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà, bandiera rossa. Evviva comunismo e la libertà, di risultati l'immensa schiera, la pura in alzi rossa bandiera, o proletari alla riscossa, bandiera rossa trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà, e viva il comunismo e la libertà. Ai campi, al mare, alla miniera, all'officina chi soffre spera. Si incontra l'ora della riscossa, bandiera rossa trionferà, bandiera rossa. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà. triumphera, e viva il comunismo e la libertà. Non più nemici, non più frontiere, sono i confini, rosse bandiere. O comunisti alla riscossa, bandiera rossa trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, e viva il comunismo e la libertà. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den Freien Radios Berlin-Brandenburg. Heute mit einer Schwerpunktsendung zu Mieterinnenwiderstand und Kämpfen gegen Verdrängung und Vertreibung in Berlin. Am vergangenen Wochenende gab es eine Kundgebung in Schillerkiez, das oder Weisestraße, Ecke Herfurtstraße konkreter, in Neukölln. Sehr viele Gruppen und Initiativen waren dort anwesend und sie haben über sehr viele grundsätzliche Dinge geredet, die an dieser Frage klar werden, an der Verdrängung und an den Profiten und Renditen für wenige und dem Elend für viele. Ihr hört heute einzelne Beiträge davon, unsere Standardrubriken wie der Demo-Ticker. Die Veranstaltungshinweise entfallen leider. Ich empfehle da die Webseite www.stressfaktor.squad.net und auch die aktuelle Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Das holen wir dann demnächst nach. Wer Kolumnen von Mumia Abu-Jamal hören will, kann das auf www.prisonradio.org im Original tun. Und in deutscher Übersetzung entweder in der Tageszeitung Junge Welt oder bei uns dann wieder in den kommenden Wochen. Machen wir weiter mit der Mieterinnenkundgebung aus Neukölln. Hallo Nachbarn, liebe mitstreitenden, mitkämpfenden, sich mitorganisierenden Leute. Nachbarschaftliche Grüße aus dem Syndikat gleich vorne um die Ecke. Wie ihr sicherlich alle wisst, wurde uns durch unseren Eigentümer, der Firman Properties Saal aus Luxemburg zum 31.12.2018 nach 33 Jahren der Mietvertrag gekündigt. Dies haben wir bekanntlich nicht einfach hingenommen. Wir wehren uns auch weiterhin gegen die Kündigung. Als wir mit unseren Eigentümern Kontakt aufnehmen wollten, um über einen neuen Vertrag zu verhandeln, haben wir schnell gemerkt, dass es nur ein Briefkasten ist. Wir haben dann recherchiert, wer dahinter steht und sind dabei auf die bis dato unbekannten Pierce Global Real Estate mit Hauptsitz in London gestoßen. Dies ist ein über 6 Milliarden Pfund schweres Familienunternehmen. In Berlin haben sie nach eigenen Angaben über 6.200 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Wir konnten durch unsere Recherche über 3.000 von ihnen benennen. Die Recherchegruppe Wem gehört Berlin vom Tagesspiegel und Korrektiv konnten durch unsere Recherche angestoßen Peers über 3.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten nachweisen. Dadurch wurde die unbekannte Peers Group doch etwas bekannter, als ihnen recht sein kann. Sie sind jetzt nämlich eine der Firmen, die durch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen betroffen wäre. Die Initiative hat gestern wahnsinnige 77.001 Unterschrift an den Senat übergeben. Das ist mehr als das Dreifache dessen, was für die erste Stufe dieses Volksbegehrens nötig gewesen wäre. Kurz gesagt, Kündigung des Syndikats gleich Enteignung der Eigentümer. Noch zwei kleine Anmerkungen zu Pierce Global und ihrer Tochterfirma, der Firman Properties Saal. Laut Wem gehört Berlin, hat Firman Properties Saal, die in Berlin 5 Häuser besitzen, unter anderem das Haus, wo das Syndikat drin ist, 2017 mindestens 1,2 Millionen Euro Umsatz gemacht und dafür sagenhafte 535 Euro Steuern bezahlt. Völlig legal übrigens. Wir zahlen als Kneipe jeden Monat ein Vielfaches dessen an Umsatzsteuer, was die im Jahr bezahlen. Pierce Global Germany hat 2017 in Berlin nur 180.000 Euro Steuern bezahlt, bei einem Jahresumsatz von ca. 49 Millionen Euro, den sie durch Verkauf und Vermietung erwirtschaftet haben. Auch da kann man sich fragen, inwieweit sowas moralisch rechtens ist, weil legal ist es leider. Als kleine Anmerkung, am Donnerstag hat die Firma Properties Saal eine Räumungsklage verloren, die sie gegen das Labetto Lab in der Okerstraße angestrengt haben. Möge dies auch ein gutes Omen für unseren weiteren Kampf sein. Ansonsten wünsche ich euch jetzt hier noch viel Spaß, vernetzt euch, organisiert euch und seid widerständig. Vielen Dank. 1, 2, 3. We meet today in freedom's cause and raise our voices high. We'll join our hands in union strong to battle all. Hallo, Miethaie zu Fischstäbchen. Der Hai ist ein Fisch aus der Klasse der Knorpelfische und Heuschrecken sind Insekten. Nein, ich habe keine Lust mehr, Immobilienunternehmen bzw. ihr Geschäftsgebaren mit Tieren zu vergleichen. Tierisches Verhalten ist instinktgesteuert. Immobilienunternehmen jedoch handeln nach menschengemachten Marktbedingungen. Und deshalb sollten Kundgebungen wie diese eigentlich nicht immer nur in den Kiezen stattfinden. Und die großen beeindruckenden Mieterinnen-Demos wie am 6. April nicht irgendwo im Niemandsland zwischen Kreuzberg und Treptow enden, sondern viel eher vor dem Bundesfinanzministerium, das nämlich die Gesetze vorantreibt, nach deren Regeln sich dann Aktiengesellschaften am deutschen Immobilienmarkt tummeln. 2006 vereinbarten CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag, ein sogenanntes REIT-Gesetz auszuarbeiten. Also ein Gesetz, das die Einführung von Real Estate Investment Trusts regelt. Hier an der Hauswand, an der Ecke hinter mir, sind auch noch Hintergrundinformationen dazu zu lesen. Jahrelang hatten das Bundesfinanzministerium und die Finanzindustrie gemeinsam auf die Einführung dieses neuen Finanzmarktproduktes hingearbeitet. Neues Finanzmarktprodukt, börsennotierte Immobilienunternehmen gab es in Deutschland vor 2007. Ja, schlimm genug. Doch REITs ergänzen und erweitern mit speziellen Steuererleichterungen, um nicht zu sagen Steuerschlupflöchern, deren Strategien. Und wenn wir ins Jahr 2007 zurückblicken, sehen wir, dass sich direkt nach Inkrafttreten des Gesetzes über deutsche Immobilienaktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, so heißt das, am 1. Januar 2007 das Verkaufs- und Kaufkarussell auf dem deutschen Wohnungsmarkt noch mal schneller dreht. Gleich zum Jahreswechsel 2006-2007 verkauft die Feuersozietät ihren gesamten Berliner Wohnungsbestand, unter anderem den Marloer Block hier um die Ecke, an das Luxemburger Unternehmen MCT Berlin 4 SA. Und MCT verkauft uns 5 Jahre später an Imeo Wohnen. Das Wohnungsunternehmen Imeo Wohnen aus dem Ruhrgebiet wurde ebenfalls 2007 dem französischen REIT Foncière des Régions einverleibt. Die, Zitat, langjährige Zusammengehörigkeit soll seit letztem Jahr schließlich in einem neuen gemeinsamen Namen ausgedrückt. Und voilà, Covivio ist geboren. Covivio präsentiert sich als langfristig orientierter Investor im Gegensatz zu nur an kurzfristiger Rendite interessierten Immobilienspekulanten. In Berlin pflegt Covivio beste Kontakte zur Senatsbaudirektorin Frau Lüscher und stellt sein soziales Engagement beim Bauvorhaben auf dem Alexanderplatz heraus, weil dort im Hochhaus dann auch eine Kita mitgeplant wird. Aber machen wir uns nichts vor, ein wesentliches Merkmal eines REIT ist die sofortige hohe Gewinnausschüttung an die Anleger. Wer 90% seines Gewinns als Dividende verspricht, der muss die auch erstmal erwirtschaften. Zum Beispiel durch Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, wie jetzt im Marloer Block und wir sind nicht die Einzigen. Oder auch durch Nachverdichtung, wie am Columbia-Damm, wo auf dem ehemals großen begrünten Hof jetzt Eigentumswohnungen hochgezogen werden. Nein, sie fallen nicht über uns her wie die Heuschrecken. Sie wurden eingeladen, uns auszunehmen. We're told that after the war the Nazis vanished without a trace, but battalions of fascists still dream of a master race. The history books, they tell of their defeat in 45, but they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat, whilst Hess remained in prison and the fascists they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialize. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats. They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride. And they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist lies. And we'll never rest again until every Nazi dies. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich bin Laura von der Solidarischen Aktion Neukölln. Ich lese jetzt einen Redebeitrag vor und würde dann noch kurz was sagen zu den aktuellen Mieterhöhungen, die wir alle oder viele von uns in den Briefkästen haben und was man dagegen auch machen kann. Zur AG Armut und Reichtum. Sucht man nach Reichtum in Neukölln im Netz, so heißt es, hier gäbe es nur kulturellen Reichtum, aber keinen ökonomischen Reichtum. Dabei wird in Neukölln gerade viel Geld gemacht. Im Mai diesen Jahres hat die österreichische Signa Group ihre Pläne für den Neubau am Hermannplatz vorgestellt. Vielleicht habt ihr davon gehört. 2020 sollen diese Pläne schon umgesetzt werden. 250 Mitarbeiterinnen von Karstadt sind von Jobverlust bedroht. Und die lang diskutierte Straßenbahnlinie M10 soll nun direkt ins riesige Einkaufsparadies führen. Die Signa Group baut den Hermannplatz um und die Politik stellt die passende Tramlinie zur Verfügung. Immobilienfirmen hatten eh darauf spekuliert. Das ist nicht die einzige Entwicklung. Aus dem alten Edeka in Rixdorf, falls ihr den noch kennt, sollen Mikro-Apartments als Kapitalanlage gebaut werden. Mini-Apartments für Studierende, deren wohlhabende Eltern die dann kaufen. Ähnlich wird auch in der Flughafenstraße 72 bis 74 von der Accentro GmbH kräftig gebaut mit derselben Geschäftsidee. Eigentumswohnungen für Reiche. Gleich um die Ecke dann ein neues Boardinghaus, möblierte Wohnungen, oft mit Reinigungsservice, direkt inklusive, für Kurzzeitaufenthalte für Firmenmitarbeiterinnen. Direkt hier Hermannstraße, Flughafenstraße, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dass das gebaut wird oder wisst ihr schon. Die Mieterinnen, die sich diese Eigentumswohnungen oder hohen Mieten leisten können, möchten natürlich auch ein entsprechendes Wohnumfeld. Und das heißt für uns, dass hier auch die Preise steigen würden und sich das Angebot verändern wird. Also Leute wie wir, die nicht viel Geld haben, diese Sachen uns nicht leisten können. Es ist also zu befürchten, dass die Armutsbevölkerung aus dem Schillerkiez und letztlich Nordneukölln weiter verdrängt wird. Seit dem 01.01.2019 beträgt der ALG-Regelsatz für einen Alleinstehenden 424 Euro. Von dem Geld muss Mobilität, Telefon, Strom etc. bezahlt werden. Und vor allen Dingen sollen wir auch noch ansparen, falls mal etwas kaputt geht. Das Fahrrad, der Computer, die Waschmaschine, Brille, Kühlschrank etc. Daraus erwachsen natürlich existenzielle Ängste. Jetzt haben wir noch ein paar Zahlen zu Armut im Kiez. Laut Schuldenatlas ist Neukölln jeder sechste Einwohner oder jede sechste Einwohnerin verschuldet. In Berlin jeder achte erwachsene Einwohner. Das sind ca. 372.000 BerlinerInnen. Laut Statistischem Landesamt hatte Neukölln 2016, das sind jetzt die aktuellsten Zahlen, es wirkt nicht so, aber es ist so, die höchste Mindestsicherungsquote in Berlin. Das heißt, hier sind knapp 27% der Einwohnerinnen von den spärlichen Leistungen von Jobcenter, Sozialamt oder Landesamt für Geflüchtete abhängig. Die meisten der Jobcenter-Kundinnen, wie sie ja heißen, sind working poor. Das heißt, sie verdienen so wenig, dass sie aufstocken müssen. 2018 gab es in Berlin 18.877 Stromsperren. In Neukölln waren es 1.690. Davor gibt es immer noch die Sperrandrohung, die verschickt wird. Und das waren in diesem Jahr 125.000, die verschickt werden, sodass die Leute dann wissen, scheiße, um mir wird der Strom abgestellt und dann handeln müssen. Die Berliner Justiz ist jährlich mit 40.000 Personen ohne Fahrschein befasst, wovon ein Teil im Schnitt 40 Tage in der JVA Plötzensee einsitzen muss. Also Knast, weil man nicht gezahlt hat in der Bahn. In Berlin wächst außerdem die Zahl der Wohnungslosen. Rund 6.000 bis mehr als 10.000 von ihnen sind obdachlos, leben auf der Straße. Jetzt zurück zum Kiez. Am Dienstag, 27. Mai, war ein Prozess wegen einer Wohnungskündigung am Amtsgericht Neukölln. Ein Bewohner eines Akelius-Hauses hatte die Parole Akelius enteignen und Syndikat bleibt an die Häuserwand gemalt. Aber dabei wurde er von einer Security des Vermieters erwischt. Das ist natürlich schlecht. Dann wurde ihm gekündigt und das hat jetzt die Richterin befunden, sei rechtens. Kein Mitgefühl, dass ein Mensch sein Dach über dem Kopf verlieren soll. Denn wenn ihm der Vermieter nicht passe, könne er ja eine andere Wohnung suchen, so die Richterin. In diesem Kiez, ne? Und überhaupt auf diesem Wohnungsmarkt in Berlin. Wir sagen, das ist nichts anderes als Klassenjustiz. Und wenn wir in dieser Situation nicht kämpfen, dann haben wir natürlich verloren. Dementsprechend organisieren wir uns, ihr organisiert euch auch, das finde ich sehr gut. Wir treffen uns in der solidarischen Aktion Neukölln. Wir treffen uns immer, um uns Vermieterinnen, Jobcenter oder Chefin zurückzustressen, wenn sie uns stressen. Und wir haben einen öffentlichen Anlaufpunkt. Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat treffen wir uns in der Friedelstraße 8 und besprechen sozusagen den Stress, den wir haben, gemeinsam und überlegen gemeinsam, was man tun kann. Gehen auch mal gemeinsam hin irgendwo zum Vermieter oder auch mal zum Sozialamt und sagen, was uns nicht passt und was sich ändern muss. Und tragen quasi den Stress dahin, wo er hingehört, nämlich zurück zu denen, die sie verursacht haben. Genau, und jetzt habe ich noch was mitgebracht, ja, aus aktuellem Anlass. Und zwar sind das hier so Plakate, die wir gefunden haben auf dem NK44-Blog und das hängt ja auch, naja, hier gerade nicht, es hing eigentlich immer, Mieterhöhung, was tun. Wir haben es nochmal groß ausgedruckt in einer großen Auflage, weil gerade angesichts des Mietendeckels rasten ja die VermieterInnen total aus. Haus und Grund, der Vermieterinnenverband, hat ja seinen ganzen Mitgliedern empfohlen, möglichst jetzt schnell noch möglichst viel Miete zu erhöhen, bevor es mögliche gesetzliche Verbote dafür gibt. Das heißt, bis zum 17.06. sollen jetzt ihre Mitglieder so viel wie möglich erhöhen. Und wir stressen auch da natürlich zurück und sagen, so geht's aber nicht. Man kann nicht einfach, also viele Vermieter verschicken jetzt einfach so ein bisschen random, wahllos Mieterhöhungen, die oft falsch sind. Und wichtig ist, dass wir alle und unsere Nachbarinnen erfahren, dass man da auf keinen Fall jetzt unterschreiben soll, weil man muss da ja zustimmen. Und deswegen schlagen wir vor, dass man diese Plakate hier im Kiez plakatieren kann. Und ich habe noch kleinere dabei, auch in anderen Sprachen. Die kann man beispielsweise in seinem Haus aufhängen. Wenn man selber eine Mieterhöhung bekommen hat, kann man davon ausgehen, dass andere im Haus die auch bekommen haben und kann die unten im Flur einfach aufhängen. Dabei ist auch noch eine Liste mit Beratungsstellen, wo man hin kann, wo es kostenlos ist und wo man nicht Mitglied sein muss. Das heißt, es liegt jetzt gleich alles an dem Tisch und ich freue mich, wenn viele Leute die auch aufhängen im Haus oder Leute informieren und hier plakatieren vielleicht, dass möglichst viele Leute diese Info erreicht, dass sie auf keinen Fall jetzt unterschreiben sollen, die Mieterhöhung. Und weil der Mensch ein Mensch ist. Drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein geschwätzlich satt, das schafft kein Essen mehr. Drum links, wo drei, drum links, wo drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch einen Arbeiter kennst. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er auch noch Kleidung und Schuh. Es macht ihn ein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu. Drum links so drei, drum links so drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch einen Arbeiter kennst. Und weil der Mensch ein Mensch ist, hat er auch zu Stiefel nicht. Ah, nochmal. Unter sich keine Sklaven sind und über sich keinen Herrn. Ist alle! Drum links so drei, drum links so drei, wo der Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch einen Arbeiter kennst. Und weil der Prolet ein Prolet kann ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links so drei, drum links so drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch einen Arbeiter kennst. Drum links so drei, drum links so drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, falls du mal einen Arbeiter brauchst. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören. Zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ihr hört heute eine Schwerpunktsendung zum Thema Mieten und vor allen Dingen Widerstand gegen Mieterhöhung, gegen Verdrängung, gegen Vertreibung, gegen Gentrifizierung. Am vergangenen Samstag fand eine Kundgebung statt in Berlin-Neukölln. Unter anderem ging es da auch vom Bündnis Mietenwahnsinn um Mechanismen der Verdrängung und den Widerstand und die Beschreibung des Mietenwahnsinns in all seinen Facetten. Hier etwas zu den renditeorientierten Interessen von einigen Spekulantinnen und Spekulanten in dieser Stadt. Sie investieren die Miete nicht mehr und ja, zwingen teilweise Leute dazu halt auch zum Auszug, weil einfach die Wohnungen in schlechten Zuständen sind. Wir haben auch positive Beispiele hier dargestellt mit den grünen Punkten, den Widerstand, das heißt Hausgemeinschaften, die sich vernetzen, Gruppen, die sich treffen und ja, gemeinsam gegen den Mietenwahnsinn vorgehen. In Blau sind Hausverkäufe und Umwandlungen in Eigentumswohnungen dargestellt. Insgesamt, wenn ihr mehr Details zu den einzelnen Fällen wissen wollt, auf der Rückseite gibt es eine Legende. Und genau, ich will jetzt eigentlich nochmal zu dem Punkt Ferienwohnung und Airbnb ein bisschen genauer eingehen. Denn was wir hier dargestellt haben, sind eigentlich nur die paar Ferienwohnungen, wo wir sehr viel Details von wissen, also wo wir die genaue Adresse wissen, teilweise wie viel Geld mit den Wohnungen gemacht wird und ja, ob es überhaupt offizielles Gewerbe ist. Es gibt aber noch deutlich mehr Ferienwohnungen und Airbnb-Wohnungen im Schillerkiez. Und zwar, wenn man die Seite Inside Airbnb befragt. Das lohnt sich auf jeden Fall mal darauf zu schauen. Da werden Airbnb-Wohnungen in ganz Berlin und ja auch weltweit dargestellt und Infos dazu rausgegeben. Wenn man auf dieser Homepage jetzt nachschaut, wird man feststellen, dass es im Schillerkiez 285 Airbnb-Wohnungen gibt, nur im Schillerkiez. Das sind ganze Wohnungen, die über Airbnb vermietet werden. Dazu kommen nochmal 377 Zimmer. Ja? Das Ganze lässt sich dann filtern nach der Verfügbarkeit. Und so kann man eben auch schauen, dass, jetzt sage ich die Zahlen auch nochmal, 62 Wohnungen und 71 Zimmer im Durchschnitt 254 Tage im Jahr verfügbar sind. Das heißt, in diesen Wohnungen und Zimmern kann definitiv niemand von uns wohnen. Die werden halt einfach nur an Touristen und andere, die halt kurzzeitig in Berlin wohnen, vermietet und das zu horrenden Preisen. Genau, und das wollen wir eben auch anprangern, dass jetzt gerade hier bei der prekären Wohnungssituation eben auch noch Wohnraum als Gewerbe zweckentfremdet wird. Ja, und wenn ihr jetzt aus eurer Nachbarschaft auch Fälle kennt, sei es Ferienwohnungen oder Airbnb-Wohnungen, sei es Leerstand, bei euch im Haus, dann seid ihr eingeladen, hier zu dieser Tafel zu kommen und das auch einzutragen und öffentlich zu machen. Schnappt euch einen Stift und schreibt es dazu. Ich möchte jetzt nochmal kurz auf drei Airbnb-Fälle eingehen. Der bekannteste ist letzten Monat von der sich selbst nennenden Initiative Airbnb und Co. enteignen publik gemacht worden. Es geht um Mario. Hört man mich noch? Der 8 Airbnb-Wohnungen in Berlin hat und diese Gruppe Airbnb und Co. enteignen hat sich eben Zugang zur Hobrechtstraße 7, das ist eine dieser Wohnungen, verschafft. Dort eine Ausstellung gemacht zu Airbnb als Problematik, als Verdränger. Und genau, also Mario Endpunkt, wie gesagt, er hat 8 Wohnungen in Berlin, eine davon ist auch bei uns im Kiez, und zwar in der Emserstraße 100. Bei Airbnb ist die Wohnung derzeit offline, was nicht verwundert, weil er vielleicht die Öffentlichkeit scheut. Trotzdem gibt es diese Wohnung noch, das heißt, die sollte man im Auge behalten, weil vielleicht traut er sich in einem halben Jahr auch, die wieder ganz regulär zu vermieten. Dann haben wir ein sehr naheliegendes Objekt, hier vorne die Herfurtstraße 4. Das ist eine 40 Quadratmeter Wohnung, die Airbnb an 312 Tagen im Jahr verfügbar ist. Das heißt, auch diese Wohnung wird dem Wohnungsmarkt entzogen und sehr teuer weitervermietet. Die Schätzungen von Inside Airbnb sind, die Vermieter dort ca. 1200 Euro im Monat mit dieser Wohnung verdienen. Eine 40 Quadratmeter Wohnung, wie gesagt, da könnte man zu zweit, zu dritt, je nachdem wohnen. Und sie nutzen es halt als Gewerbeeinheit. Eine andere, in meinen Augen, Zweckentfremdung ist die Hermannstraße 55. Das ist hier um die Ecke über dem Lidl. Dort ist eine 135 Quadratmeter Wohnung als Airbnb-Wohnung und offizielle Ferienwohnung. Und Fabio, so nennt sich der Vermieter, bewirbt diese Wohnung halt im Internet bei Airbnb und bei Ferienwohnung direkt und macht halt auch da horrende Gewinne mit. Fabio hat außerdem 7 weitere Wohnungen in Berlin, die er ähnlich vermietet. Genau, das war's von mir. Was wir selber noch gar nicht so viel recherchiert haben oder geschaut haben, ist ein anderes Problem, was auch immer mehr in unsere Kieze kommt oder in ganz Berlin. Einige Leute, die auch hier sind, haben dazu auch Artikel geschrieben in der Mietergemeinschaft vor ein paar Monaten. Vermietete Wohnungen möbliert. Die nehmen mittlerweile ein Drittel des freien Marktes ein, irgendwie in den Portalen, wenn junge Leute nach Berlin kommen, wo kann ich irgendwie ein WG-Zimmer finden? Das ist immer mehr diese möblierten Zimmer mit horrenden Preisen, oft 10 Quadratmeter, 350, 400 Euro, Wohnungen werden aufgekauft, aufgeteilt dann die Zimmer, auch in Milieuschutzgebieten, auch bei uns im Kiez. Und das wird immer mehr ein größeres Problem. Hier im Kiez, in der Kienitzer, sitzt eine Firma, Flatmate heißen die, die Wohnungen im Kiez so anmieten, dann aufteilen, anstatt 3, 5 Zimmer draus machen und dann statt regulär bei uns im Haus irgendwie 700, 800 Euro für eine Wohnung oder 900 Euro kalt, bis zu 2500 Euro, also 1600 Euro damit im Monat verdienen mit dieser Aufteilung. Also falls ihr da Informationen habt, tragt das bitte weiter ein. Also möblierte Wohnungen, die wirklich aufgeteilt wurden, wo ihr wisst, da gibt es kleine Zimmer zu horrenden Preisen, tragt das ein. Wir versuchen da weiter irgendwie Sachen rauszufinden und zu schauen, wie kann man mit diesen Wohnungen umgehen. Teilweise werden sie legal genannt, wir finden es eine Schweinerei und Scheiße, muss man schauen oder kann vielleicht auch schauen, dass man diese Wohnung wieder lohnt. Okay, danke. Niemals momentas agitan los aires, no mes oscuras los impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte. Contra el enemigo nos llama el deber, bien más preciado es la libertad. Hay que defenderla con fe y con valor, alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Ja, hallo, guten Tag, ich bin Mieter in der Wartestraße. Wir haben zum Frühjahr 2018 eine Modernisierungsankündigung bekommen. Daraufhin hat jemand die Hausgemeinschaft eingeladen. Es gab dann also eine Mieterversammlung. Und es stellte sich heraus, dass viele Mieter schon organisiert waren in der Berliner Mietergemeinschaft, Mietergemeinschaft oder auch Berliner Mieterbund und wie die alle heißen. Also es kam eine Reihe von Informationen zusammen. Wir mussten dann innerhalb von 4 Wochen der Modernisierung zustimmen oder nicht. Also uns wurde geraten, der Modernisierung zuzustimmen. Das hat uns erstmal nicht gefallen, aber der größte Teil hat es gemacht. Und kurz davor kam noch ein Hinweis von einem Rechtsanwalt, dass wir der Modernisierung nur zustimmen sollen, wenn alle Genehmigungen vorliegen würden. Und das war sozusagen für uns der Hauptgewinn, weil wir im Milieuschutzgebiet sind und da müssen eben alle Genehmigungen vorliegen, sonst konnte er nicht modernisieren. Wir haben dann Kontakt mit dem Bezirksamt, mit Herrn Biedermann aufgenommen und auch mit dem Bauamt. Und uns wurde dann irgendwann zugesichert, dass keine Genehmigungen vorliegen. Und weil eben keine Genehmigungen vorliegen, würde also eine Baustelle bei uns sofort geschlossen werden. Nun kam der Termin immer näher, wo die Modernisierung beginnen sollte. Und siehe da, die Modernisierung fand da nicht statt. Also wir gehen davon aus, weil die Genehmigungen nicht vorlagen, hat der Eigentümer dann auch nicht modernisiert. Und bei uns ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Also inzwischen hat der Eigentümer einen Antrag gestellt und auf die entsprechenden Genehmigungen. Und wir konnten dann auch eine Anhörung abgeben und wir wissen jetzt nicht, was da im Einzelnen draus wird. Ja, das ist im Grunde schon alles. Also es lohnt sich, Detailarbeit zu leisten und immer nachzuhaken und sich auch mit dem Bezirksamt zu vernetzen. Manchmal führt das dann zum Erfolg. Von Spandau bis Marzahn, Eckhalsdebe aus, ich muss hier raus, Berlin, du Kotzmann. Und ist auch nichts mehr los, ja? Hier in der Kneipe drin, sitzen da so ein paar Penner drin. Und das schimpft dir dann die Aufsehen von Berlin, ja? Ja, aber was anderes, ja? Ist auch alles immer teurer geworden, ja? Und das nennen sie dann Reform? Ja. Für einen Sechser bin ich damals raus bis nach Heiligensee. Hör auf, heute zahlen sie umgerechnet mehr als 4 Märker für die Funktions von der BVG. Ja, also, ich weiß nicht, wie soll das weitergehen? Die streichen eine fetten Löhne ein, während unser eins voll Hunde gehen. Aber die Leute machen ja auch nichts. Da bist du da allen bekannt. Ach komm, hör auf, die hat doch seit 87 hier Supermarkt mehr gebrannt. Berlin stinkt, Berlin ist dreckig. Berlin ist ein Skandal. Berlin ist pleite, Berlin hat nichts. Berlin, du kannst mal. Von Frohnau bis an den Wannsee. Von Spandau bis Marzahn. Ich halt's nehme aus, ich muss hier raus, Berlin. Unverkennbar The Incredible Herrengedeck. Die haben übrigens dort nicht live gespielt. Die waren zum selben Zeitpunkt in der Kreuziger Straße auf der Fiesta Kreuziger und haben dort den mietenpolitischen Block unterstützt. Auch da haben Leute von uns Aufnahmen gemacht, aber das werdet ihr dann im Juli hören. Wir bleiben weiter bei der Mieterinnenkundgebung in Neukölln. Es gab verschiedene weitere Projekte, nicht nur das Syndikat oder die Wartestraße, die sich organisiert haben und sich wehren. Als nächstes hören wir einen Beitrag aus der Fontanestraße. Jetzt folgt ein Redebeitrag von MieterInnen aus der Fontanestraße. Ja, ich lese den jetzt vor. Ein Haus in der Fontanestraße kommt nicht zur Ruhe. 1994 passierte in der Fontanestraße das, was heute immer mehr Mieterinnen und Mieter zu Recht fürchten. Die 16 Mietwohnungen, es ist ein kleines Vorderhaus, werden in Eigentumswohnungen umgewandelt. Danach passiert lange nichts. Keine Sanierungen, kein Kümmern. Der Eigentümer lässt das Haus sprichwörtlich verrotten. 2011 dann die Neuigkeiten. Das Haus soll verkauft werden. Als Objekt zur Kernsanierung. Auch der Eigentümer kann mittlerweile den schlechten Zustand des Hauses nicht mehr leugnen. Doch die Mieterinnen und Mieter tun sich zusammen und schmieden den Plan, ihr Haus mithilfe des Mietshäusersyndikats zu kaufen. So wäre es nicht mehr dem Immobilienmarkt ausgeliefert, sondern könnte von den Bewohnern selbst verwaltet werden. Frei nach dem Spruch, die Häuser denen, die drin wohnen, die Häuser denen, die sie brauchen. Doch dann folgt die Überraschung. Inmitten der Verhandlungen mit den Mietern wird das Haus 2012 weiterverkauft. Die neuen Eigentümer sind zwei Ehepaare, denen jetzt jeweils die Hälfte der Wohnungen gehört. Die Mieterinnen und Mieter, viele wohnen dort bereits seit über 20 Jahren, trifft das wie ein Schlag vor den Kopf. Die Angst vor Verdrängung ist plötzlich ganz real. Zwar läuft die Schutzfrist vor Eigenbedarfskündigungen noch bis 2022, doch was passiert danach? Doch selbst darauf wollen die neuen Eigentümer nicht warten. Denn was jetzt folgt, sind viele eindeutige Versuche der Eigentümer, die Mieter loszuwerden. Als erstes wird die Miete erhöht, bis über die Mietspiegelgrenze. Viele der Mieterhöhungen sind zudem fehlerhaft. Stimmen Mieter der Erhöhung nicht zu, werden sie direkt verklagt. 3 Jahre nach dem Kauf folgt dann die Ankündigung, die Fenster energetisch zu modernisieren. Das heißt natürlich, dass die Miete kräftig erhöht werden kann. Ein Jahr später folgt die geplante Mieterhöhung, obwohl die Sanierungsarbeiten nicht abgeschlossen sind. Arbeiten bleiben unvollendet, die Außenfenster wurden gar nicht erst neu gemacht. Damit stehen die Mieter der Fontanestraße nicht allein. Der Fachbegriff heißt gezielte Entmietung. Es werden nur teilweise Arbeiten vollzogen, die das Leben in den eigenen vier Wänden belasten und zunehmend den Stress für die verbleibenden MieterInnen erhöhen. Bewirkt werden soll ein Auszug aus der Wohnung. Dann wird kernsaniert und der Quadratmeterpreis steigt um ein Vielfaches. Auf die Hilfe von Bau- und Wohnungsamt, Bezirksamt und Quartiersmanagement können die Mieterinnen nicht zählen. Statt notwendiger Unterstützung gegen die Vermieter macht es den Eindruck, als arbeiten die Behörden mit diesen gemeinsam. Zwei Mietparteien tun sich daraufhin zusammen und klagen wegen der nicht abgeschlossenen Modernisierung. Jetzt geht der Stress allerdings erst richtig los. Die Mieterinnen erhalten ein halbanonymes Schreiben der beiden Töchter der Eigentümer. Diese würden gerne im familieneigenen Besitz im Schillerkiez wohnen. Da es ja so schwer ist, in Berlin eine Wohnung zu finden, wäre das doch eine super Lösung. Darauf folgt die Frage, ob die Mieter bereit wären, ihre Wohnungen gegen eine Geldzahlung zu verlassen. Wir finden, dass dieses Verhalten eine bodenlose Frechheit ist. Wenn ihr wirklich erkannt habt, dass es in Berlin ein Wohnungsproblem gibt, dann wärt ihr solidarisch mit allen betroffenen Mieterinnen und Mietern. Stattdessen versucht ihr, die Situation mit Beziehungen und Geld für euch zu nutzen. Das ist nicht die Lösung, das ist das verdammte Problem. Doch die Waffen im Entmietungsarsenal sind in der Fontanestraße längst nicht ausgeschöpft. Eigentümer und Mitarbeiter der Hausverwaltung versuchen sich immer wieder unangekündigt Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen. Es sollen allerlei mündliche Vereinbarungen getroffen werden. Arbeiten werden nicht korrekt angekündigt und allgemein das Mietrecht nicht beachtet. Wollen Mieter Mängel in den Wohnungen melden, werden die abgeblockt. Schäden in den Wohnungen und am Haus nicht behoben. Es gibt Wasserschäden, Schimmelbildung an den Wänden, seit Jahren defekte Regenrinnen und nicht schließende Haus- und Hoftüren. Und es geht noch schlimmer. In den Wohnungen der klagenden Mieter wird hochgiftiges Holzschutzmittel eingesetzt. Als wäre all das nicht genug, steht seit Mai 2018 eine Wohnung im Haus in der Fontanestraße leer. Dieser Leerstand wurde Anfang 2019 anonym gemeldet, denn es kann nicht sein, dass Wohnungen in dieser Stadt leer stehen, während Tausende keine neue Wohnung mehr finden. Um einer Beschwerde wegen Zweckentfremdung von Wohnraum zu entgehen, finden in dieser Wohnung seit Februar umfangreiche Sanierungen statt. Wohlgemerkt, während der Rest des Hauses vernachlässigt wird. Die BewohnerInnen können heute von sich behaupten, informiert und kämpferisch in Sachen Mietrecht zu sein. Doch können wir uns doch alle schönere Hobbys und Freizeitbeschäftigungen vorstellen. Denn nach der Arbeit wird das Gesetzbuch gewälzt, Urlaubstage werden für Gerichtstage genommen oder für Termine von der Bauaufsicht. Und die restlichen Tage in der MieterInnenberatung und der Anwältin verbracht. Zum Schluss sind alle freien Minuten mit dem Ärger, Wut und Frust über die aktuelle Situation gefüllt. Wir fordern die Eigentümer des Hauses auf, die Mieter endlich in Ruhe zu lassen. Wir wollen, dass Mieterinnen keine Angst davor haben müssen, ihre Wohnung zu verlieren, bloß damit sie in High-Class-Apartments umgewandelt werden. Wir wünschen den Mieterinnen und Mietern der Fontanestraße viel Kraft und Erfolg in ihren nächsten Kämpfen. Für einen solidarischen Kiez, für bezahlbaren Wohnraum und gegen Spekulation mit Leerstand. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Ein Flyer zur Mietpreisbremse. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, wir wollen euch darüber informieren, dass es sich lohnen kann, die Mietpreisbremse zu ziehen. Wir haben das im März 2018 getan und zahlen jetzt jeden Monat 200 Euro weniger Miete, rückwirkend. Unser Vermieter, ein großes Immobilienunternehmen, hat vor kurzem eingelenkt und sich zu der Mietreduktion bereit erklärt. Wie funktioniert die Mietpreisbremse? Der Vermieter darf in Berlin nur eine Kaltmiete in Höhe des Mietspiegels plus 10% verlangen. Alles, was darüber liegt, ist zu hoch und kann vom Mieter gerügt werden. Erst sobald man rügt, hat man einen Anspruch darauf, dass die Miete entsprechend gekürzt wird. Deswegen sollte man so schnell wie möglich rügen. Ob die eigene Miete höher ist als der Mietspiegel plus 10%, lässt sich mit Hilfe der Online-Abfrage der Senatsverwaltung bestimmen. www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel. Da vorne liegen auch Flyer, da könnt ihr das nochmal nachgucken. Die Mietpreisbremse gilt allerdings unter anderem nur unter den folgenden Voraussetzungen. Mietvertrag über eine Wohnung, der nach dem 1. Juni 2015 geschlossen wurde. Keine umfassend modernisierte Wohnung. Es gibt noch weitere Dinge zu beachten. Zum Beispiel kann die Miete der Vormieter eine Rolle spielen. Deshalb sollte man sich rechtliche Beratung holen. Zum Beispiel beim Berliner Mieterverein oder dem Berliner Mieterschutzbund. Engagierte Anwältinnen und Anwälte sind dort zu finden. Bei Fragen zur Rüge helfen auch wir gern weiter. zum Beispiel indem wir euch unser Rügeschreiben zur Verfügung stellen. Er erreicht uns unter mietpreisbremse@posteo.de. Herzliche Grüße und viel Erfolg, eure Nachbarn. Jetzt gibt es noch einen Redebeitrag zu dem Abriss vom Karstadt, zu dem geplanten und der Vernetzung, die es dabei gibt. Hallo, unser Arbeitskreis ist ganz neu und wir freuen uns heute und hier unser Anliegen öffentlich vorzustellen. Das Immobilienunternehmen Signa Holding plant, das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz abzureißen und eine Rekonstruktion des ursprünglichen Baus aus dem Jahre 1929 wieder aufzubauen. Die Verkaufsfläche von Karstadt soll wesentlich verkleinert, die Gesamtfläche des Gebäudes wesentlich vergrößert werden. Maximal 100.000 Quadratmeter sollen vermietet werden an Büros und Hotel, auch Wohnnutzungen sollen entstehen. Das Ziel: der Boden soll maximalen Profit abwerfen, Flächen zu Höchstmietpreisen verwertet werden. Der Hermannplatz ist stadträumlich ein Bindeglied zwischen Kreuzberg und Neukölln. Das Großprojekt würde von dort aus bis zum Kotti und bis zum S-Bahn-Ring wirken. Denn Signa wird sicherlich hohe Gewerbemieten verlangen. Das heißt, Gewerbemieten im Umkreis würden ebenfalls drastisch steigen. Ähnliches gilt für den Mietwohnungsmarkt. Das schon wütende Gewerbesterben und die Verdrängung von Mieterinnen mit geringem Einkommen würde verstärkt werden. Das migrantisch geprägte Kleingewerbe der Kieze ist bedroht. Die Mietpreise im Norden Neuköllns sind in den letzten 10 Jahren um 146% gestiegen. Von der sogenannten Aufwertung des öffentlichen Raums, der Umgestaltung von Plätzen und Straßen durch die Bezirksverwaltung profitieren nicht die Neuköllnerinnen, sondern Eigentümerinnen und Investoren. Dass der Bezirksbürgermeister Hiekel im Kontext der Signa-Pläne über eine ungeheure Aufwertung und eine Chance für den Bezirk spricht, ist blanker Hohn für diejenigen, die schon verdrängt wurden oder von Verdrängung bedroht sind. Aufwertung bedeutet hier Verdrängung. Hiekel möchte nun die Gelegenheit nutzen, um die Umgestaltungspläne für den Hermannplatz wieder aufzunehmen. Gegen eine sinnvolle Verkehrsberuhigung ist nichts einzuwenden. Aber für den Bezirksbürgermeister ist der Hermannplatz ein Standortfaktor. Für die Bewohnerin ist es ein Aufenthaltsort als diverse Gemeinschaft. Keine Bewohnergruppe, keine bestehende Nutzung sollte zum Vorteil einer anderen verdrängt werden. Für uns ist der Hermannplatz städtischer Lebensraum, für alle, nicht Standortfaktor. Das Karstadt-Gebäude ist für uns ein Warenhaus mit vielen Angestellten und keine Ware. Und die Bewohnerinnen von Kreuzberg und Neukölln sind Menschen und nicht funktionierende Akteure im autoritären Finanzkapitalismus. Die Befürworterinnen des Projekts argumentieren, das ursprüngliche Karstadt-Gebäude gebe dem Ort etwas von seinem alten Glanz zurück. Doch uns interessiert diese Stil- und Geschmacksfrage nicht. Uns interessiert, was das Gebäude mit der Stadt macht. Das Gebäude ist eine gigantische Shopping-Mall, die den städtischen Maßstab an dieser Stelle räumlich und programmatisch sprengt. Das Immobilienunternehmen verfolgt das Ziel der Profitmaximierung auf Kosten der Natur, des Klimas und der Menschen. Die Zeichnungen von David Chipperfield Architects bilden die jetzigen Bewohnerinnen nicht ab. Auftraggeber und Architekt haben eine völlig andere Vision. Mehrheitlich junge, weiße, vornehme Menschen tanzen Walzer über den Dächern Neuköllns. Es gibt darin keinen Platz für diejenigen, die heute am Hermannplatz wohnen, arbeiten, verweilen oder einkaufen. Die Bewohnerinnen von Kreuzberg und Neukölln werden nicht mitgedacht. Ihre Verdrängung wird in den Bildern wie selbstverständlich prophezeit. Jeder Neubau, auch solche, die vorgeben, historisch zu sein, bedeutet Verdrängung, Verwertung, Ausbeutung. Besonders bedrohlich wird das Projekt durch die Figur hinter der Signa Holding, den vorbestraften Unternehmer René Benko. Er wird im Ibiza-Video von FPÖ-Chef Strache als einer der illegalen Großspender an die ÖVP und die FPÖ aufgezählt. Kreuzberg und Neukölln sind stark postmigrantisch geprägt. Im Süden Neuköllns sind Anwohnerinnen, Gewerbetreibende und Aktivistinnen einer rechtsextremen Angriffsserie ausgesetzt. Und die stigmatisierenden Schikanerazzien der SPD im Nordneuköllner Shisha-Bars verstärken dieses rassistische Klima. Und jetzt auch noch Benko. Es ist einfach unerträglich, dass ein Unternehmer, der mit illegalen Großspenden an eine rechtsextreme Parteienverbindung gebracht wird, sich den zentralen Hermannplatz aneignen möchte. Der Fall Benko steht für die Verstrickung von Unternehmen, Medien und Parteien innerhalb einer globalen, zunehmend autoritären Durchsetzung der Finanzinteressen, der Eliten und der Verdrängung von Minderheiten und armen städtischen Haushalten. Daher sagen wir, kein Abriss, kein gigantischer Neubau, keine Aufwertung des Hermannplatzes. Ganz kurz, bevor der nächste Redebeitrag kommt, möchte ich nochmal einen kleinen Funfact hier von der Airbnb-Recherche einbringen. Und zwar bewirbt Airbnb den Schillerkiez bzw. Neukölln unter anderem mit den Schlagworten Currywurst, Künstler, Graffiti und Achtung, politischer Aktivismus. Also das heißt, die bewerben damit, dass der Schillerkiez so toll ist, unter anderem, weil wir gerade hier sind und politisch aktiv werden. Und vielleicht sollten wir Ihnen auch noch zeigen, dass es nicht nur Vorteile mit sich bringt. Für Sie. Wer macht jetzt den Redebeitrag? Jetzt kommt noch ein Redebeitrag vom Bettolab. Die haben auch gerade einen Gerichtsprozess. Genau, sind auch von Peers Global. Ja, hallo. Ich bin Manuelo von die Bettolab. Ja, wir hatten den Prozess Donnerstag, 13. Juni. Wir haben den gleichen Besitzer von Syndicat. So, wir sind in Kontakt ein bisschen mit Syndicat, Leute. Und die wollen uns raus wegen Störungen und die sagen, wir sind eine Touristenkneipe und wir müssen raus. So, seit 2 Jahren, wir kämpfen gegen diese Leute hier in London, bla bla, Luxemburg, Bullshit. Ich glaube, es ist Zeit, ein bisschen miteinander zu reden und ein bisschen diese Dinge heute ist super schön. Ich glaube, wir müssen ein bisschen zusammen kämpfen, weil die müssen verstehen, das ist nicht mehr so einfach zum Raumen die Leute, weil hier, denn ich glaube, es gibt viele Ausländer wie ich, aber ich wohne in Berlin seit 9 Jahren, auch wenn mein Deutsch so scheiße noch ist, aber ich habe gelernt, dass mit diesen Ausländer-Dingen es war ein bisschen zu einfach für diese Leute, einfach die Leute rauszuschmeißen. Weil wir kennen nicht die Regeln, wir kennen nicht alles, was wir machen sollten. Aber jetzt ist es Zeit, ein bisschen zusammen zu sein und zusammen zu kämpfen. So, erster Blick, der Prozess war gut für uns, denn es war kein richtiger Grund, um uns reinzuschmeißen. Und ich hoffe, es geht weiter gut, aber es geht weiter gut für alle. Und ich wollte auch sagen, vielleicht die neuen Leute, die in Schillerkiez kommen, um hier zu wohnen, die Haus kaufen oder bla bla, wir müssen mit diesen Leuten auch ein bisschen reden und sagen, ey, die Schillerkiez ist so auch, weil wir haben diese Kiez aufgebaut, wir haben diese Kiez so gemacht in den Jahren, no? Es gibt gute Dinge und schlechte Dinge, manchmal ist zu viel los, manchmal ist es ein bisschen laut, aber wir müssen miteinander reden, nicht diese scheiße Polizei anrufen oder die Hausverwaltung schreiben. Ich glaube, es ist wichtig, ein Zusammenleben gut zu aufbauen, weil das ist ein Stadtleben, kann man nicht so total ruhig sein. Es ist so, ich glaube, no? So, ein bisschen Kontakt, klingen, was passiert. Ein Stück Kuchen, ein Schluck Wein. So, kommt vorbei in Bettola, wenn du euch musst. Es ist manchmal auf, Mittwoch bis Samstag. Und danach vielen Dank für eure Unterstützung. Denn ich muss sagen, den Leuten von Schillerkiez, den Ockerstraße, meine Nachbarn, die waren super gut mit mir. So, ich danke alle für den Zeit, für den Liebe, die zu mir gegeben haben. So, vielen Dank alle. Ciao, ragazzi. Radioaktiv ist zu Ende. Wir hätten noch viele weitere Beiträge bringen können, aber die Zeit reicht nicht mehr aus. Wer das alles nochmal hören will, schaut auf unserem Blog www.radioaktivberlin.blogspot.de, da demnächst der Podcast dieser Sendung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir.